quel bambino da can tutti di sin un po' mus bagel schön wow wow wow wow come bambino wir gehen ins Pornokino ja das ist wirklich da für 20 mal komm her ich zeig dir heute wo die Welt abgeht wo das Liebeskarussell sich in tollen Farben dreht und im Cinema Color treiben zwei im Pessoal und der liebe tolle Opa zwickt der Oma Oh, komm doch mit, Bambino, da kannst du Titty sehen und Popos wackeln schön. Wow, wow, wow, wow, komm, Bambino, wir gehen ins Porno-Kino. Ja, das ist wirklich stark für 20 Mal. Und gleich nebenan können wir in die Piepshow gehen, können piepen, bis es piept, und dann haben wir einen stehen. Doch dann müssen wir mit Bauchweh wieder raus in die Leere. Eine Mark in der Minute ist nur was. Millionäre. Wir gehen ins Porno-Kino, oh komm doch mit Bambino, da kannst du Titties sehen und Popos wackeln schön. Wow, wow, wow, wow, komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino, ja das ist wirklich stark für 20 Mark. Dann kommt der Hit, das ist die Go-Go-Never-Bar, ein bisschen weiter oben am Schaumann Boulevard. Für nur einen halben Monat Lohn kannst du die Poppen tanzen lassen. Aber leider Sweet Bambino, morgen um vier bist du vor der Tür. Wir gehen ins Porno-Kino, oh komm doch mit Bambino, da kannst du Titties sehen und Popos wackeln schön. Wow, wow, wow, wow, komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino, ja das ist wirklich stark für 20 Mal. Porno-Kino, oh komm doch mit Bambino, da kannst du Titties sehen und Popos wackeln schön. Wow, wow, wow, wow, komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino, ja das ist wirklich stark für 20 Mark. Wow, wow, wow, wow, komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino, da kannst du Titties sehen und Popos wackeln schön. Wow, wow, wow, wow, komm Bambino, wir gehen ins Porno-Kino, ja das ist wirklich stark. 20 Mal. Wow, wow, wow, wow, wow.